über andere Werte gelernt hat, wie ihr Sohn, über Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder im Glauben. Noch einmal haben wir unseren lieben verstorbenen Mitbruder Niklas mit in die Kirche hineingenommen, hier am Altar aufgebahrt, wo er uns immer wieder die Botschaft von der Auferstehung Jesu verkündet. Und an dem Tag, als er starb, wurde das Evangelium verkündet, das wir gerade hörten, von der Auferweckung des Lazarus. Deshalb haben wir es auch heute in diesem Gottesdienst noch einmal verkündet. Das ist die zentrale Frage unseres ganzen Lebens, unseres Menschseins. Was wird aus uns, wenn wir einmal sterben? Haben wir da noch Hoffnung? Gibt es nach dem Tod noch etwas? Ignaz Dom war als Priester davon überzeugt, den Menschen diese gute Botschaft von der Auferstehung zu bringen, sie zu verkünden und damit uns zu trösten, uns zu stärken und zu helfen, dass wir im Leben bestehen können und dass wir am Ende dieses Lebens nicht untergehen in Angst und Schrecken, weil wir nichts mehr erwarten können. Er hat diese Botschaft mit seiner Person rübergebracht, in seiner Art, die wir hier geschätzt haben. Der Dächern hat eben schon gesagt, er war ein Mann mit Ecken und Kanten. Er hatte ein Profil, so können wir auch sagen. Und so haben ihn viele schätzen gelernt. Selbst wenn man mal mit jemand auch anecken kann, das ist bei Menschen mit Ecken und Kanten so, kann das auch gut sein und hilfreich sein. Denn dadurch kommen wir ins Gespräch, kommen wir ins Miteinander. Als ich ihn das letzte Mal in Till im Pfarrhaus besuchte, da merkte ich, wie er trotz seines hohen Alters und seiner Gebrechlichkeit doch immer noch mitten in der Gemeinde war. Die Menschen da waren, die sich um ihn gekümmert haben und für die er auch bis zuletzt der Pastor gewesen ist, der Hirte, derjenige, der mit seinem Leben, mit seiner Persönlichkeit einstand für die Botschaft, die er verkündigt. Diese Botschaft kommt ja nicht nur rüber durch unsere Worte, sondern durch unsere Person erst einmal. Da war er wirklich eine Persönlichkeit, der wir auch das abgenommen haben, was sie sagt. Jesus Christus tut ein Zeichen mit der Auferstehung, Auferweckung des Lazarus. Es ist noch nicht die Auferweckung zum ewigen Leben. Lazarus musste danach noch einmal sterben. Aber es sollte ein Zeichen sein für alle, die das miterleben und für alle, die davon hören, bis in unsere Tage hinein, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er die Macht hat, unser Leben zu retten. Das hat er in dieser Tat uns zu erkennen gegeben. Wenn man das Evangelium anfangs betrachtet, könnte man meinen, er macht sich überhaupt keine großen Gedanken um diesen armen Lazarus, der krank geworden ist. Da heißt es, er verbrachte noch einige Tage an dem Ort. Er ging erst in aller Ruhe zum Lazarus hinüber und da muss man sich nicht wundern, dass er inzwischen gestorben war. Aber wir hören auch von Jesus, dass er weint. Dass es ihn innerlich erschüttert, dass ein Mensch vom Tod ergriffen worden ist und dass er sich mit dem Tod nicht abfinden will. Wenn Jesus gezögert hat, dann nur deshalb, um deutlich zu machen, dass er alle Kraft hat, dass er nicht nur einen Kranken retten kann, sondern mehr noch sogar einen Toten wieder zum Leben bringt. dieses Wunder sollte dem Lazarus, sollte uns allen geschenkt werden. Dieses Wunder macht deutlich, Jesus lässt keinen Menschen im Grab, lässt nicht zu, dass der Tod uns ein für alle Mal in seinem Griff hat und uns nicht wieder loslässt. Das war sicher auch das Lebensthema unseres Verstorbenen. Wenn wir von Ignazio heute Abschied nehmen, dann können wir das nicht tun, ohne den Namen Felix Timmermans zu erwähnen. Beide hatten, sofern ich das weiß, denselben Heimatort. Ich weiß nicht, ob sie sich noch einmal begegnet sind. Ich glaube, als Felix Timmermans starb, war Ignazio noch keine 20 Jahre alt. Aber zumindest haben sie noch eine gewisse Zeitspanne zusammen auf dieser Erde gelebt. Und Felix Timmermans muss man kennen in seinem Werk. Er ist ein Suchender gewesen, Zeit seines Lebens. Er hatte Phasen, wo es ihm schwer fiel zu glauben. Und doch ist er ein Mensch gewesen, hat sich dazu entwickelt, der vor allem das Christliche in seinen Schriften und in seinen Bildern zum Ausdruck bringt. Als Suchender. Und als einer, der den Menschen, die mit seinen Schriften und Bildern zu tun haben, helfen, einen Weg zu Gott zu finden, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Und ich glaube, das hat Ignazio fasziniert an Felix Timmermans. Und deshalb hat er bis in die letzte Phase seines Lebens hinein auch dieses Werk bewahrt, sich dafür eingesetzt und hat es auch in seinem Inneren, in seinem Herzen lebendig gemacht. Ich glaube, dass das auch in seiner Verkündigung immer wieder zum Ausdruck gekommen ist. Letztlich, liebe Schwestern und Brüder, sind wir alle suchend, ein Leben lang. Immer wieder suchen wir nach Gott in unserem Leben, möchten ihn gerne deutlicher sehen, ja, geradezu festhalten. Und doch entzieht er sich uns auch immer wieder, weil er Gott ist, weil er so anders ist als wir. Zugleich kommt er uns immer wieder nahe, weil er gar nicht von uns lassen kann. Es ist eine eigentümliche Beziehung, die Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen Schöpfer und Geschöpf. Auf jeden Fall ist er an uns so interessiert, dass er selber Mensch wird. Menschwerdung Gottes, das ist ein Thema bei Felix Timmermans, das ist ein Thema bei Ignazio, das ist unser Thema. Denn wenn Gott Mensch geworden ist, dann ist es gut, ein Mensch zu sein. Das hat Papst Benedikt einmal gesagt. Wie sehr können wir uns freuen, liebe Schwestern und Brüder, dass Gott Mensch geworden ist. Dass er unser Leben angenommen hat. Dass er alles so an sich herankommen lässt, wie das ein Mensch auch hat. Bis hin zum Letzten, was ein Mensch denkt, dass er stirbt und in ein Grab geht. Auch das hat Gott an sich herankommen lassen. Gott hat das Grab nicht zum Schlusspunkt eines menschlichen Lebens gemacht. Gottes Sohn hat das Grab als Lebender wieder verlassen. Das ist unsere Hoffnung, wenn wir den Priester Ignazio gleich in das Grab legen. Dann ist das nicht der Schlusspunkt seines Lebens, sondern sein Leben geht weiter. Er hat ein neues Leben. Gott schenkt es. Lasst uns in dieser Zuversicht heute abschieden. Und dass uns Gott aus ganzem Herzen Danke sagt für diesen Menschen, den er uns geschenkt hat, den er uns in diese Gemeinde hineingeschenkt hat, als Lebensbegleiter, als Hirte, als Priester, als Menschen mit all seinen vielfältigen Facetten. Danke Gott, dass es diesen Menschen, Ignazio, in unserer Mitte gab. Amen.